Eine Inspiration dazu, wie Sozialpolitik auch sein könnte, kam aus Großbritannien. Dort wurde 1986 das Restart-Programm eingeführt. Arbeitslose mussten alle 6 Monate zu Beratungsgesprächen erscheinen, bei denen überprüft wurde, ob sie für den Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung standen, ob sie also bedürftig und auf Jobsuche waren. Der britische Staat wollte sich nicht damit begnügen, ein Netz zu spannen, das Bürger auffangen konnte, sondern ließ zusätzlich Seile hinunter, an denen sich die Menschen im Netz verpflichtend wieder hochziehen sollten. Das nennt man aktivierendes Element, weil davon ausgegangen wird, dass Arbeitslose außer Herumliegen nicht viel tun. In Großbritannien waren die Lohnersatzzahlungen damals schon viel niedriger als in Deutschland, bei etwa 40 statt über 60%. Nach 1990 stiegen die Zahl der Arbeitslosen und die Ausgaben für Soziales an. Und dann wurde es ab 1991 kompliziert. Im Bundestag saß eine Koalition aus CDU und FDP, während im Bundesrat die SPD die Mehrheit hatte. Für Regierungsparteien ist das eine nervige Konstellation. Schließlich kann der Bundesrat jedes zustimmungspflichtige Gesetz erst einmal blockieren, und sei es nur, um Macht zu demonstrieren und die Regierung als handlungsunfähig dastehen zu lassen.